Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich bin mit dir, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, weiche nicht, ich bin dein Gott. Weiche nicht, weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich stärke dich, ich helfe dir auch durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.